Hedimi tulduğun taktik. Meine Auto die Folie metallic. Komm mit Baby ohne Dramatik. Sag wo ist die Problematik. Wohne heute Nacht noch im Atlantik. Hab ne riesige Terrasse mit Stadtblick. Auf ihren Instagram war sie ne 1 plus. Aber live wie krieg ich's nicht mal gratis. Schwarzer Pyjama von Balenciaga. MDMA frisch aus Bratislava. Blick ist fix, sieht auf die kleine Mitanga. Sie will direkt oder gerne mit da. Mein Bezirk über alles Bruder West wie ein Leb. Mein Team will der Rest nicht zählen. Bis die nächste zählt und sie lässt sich gehen. Im SQB, beste Name. Bin ich so interessant? Team Platin-Shirts machen schlank. Kriegst ein Feature mit mein Schwanz. Der Pullover bunt wie Smarties. Und die Cola gibt es gratis. Steht im Blitzlicht und mach Party. Oder sitz im Maserati. Wo ist der Body? Post mal Story. Warum hast du kleine Hurensohn, kein Hobby? Sorry, next story, geh, kauf dir ein Lolli. Alter, die Straßen, meine Trau, kein Party. Wo ist der Body? Post mal Story. Warum hast du kleine Hurensohn, kein Hobby? Sorry, next story, geh, kauf dir ein Lolli. Alter, die Straßen, meine Trau, kein Party. Wir tragen Oscar lieber, hier ist was los, mein Lieber. Wo ist der